Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ach ja, irgendwie alles ein bisschen sehr konfus im Moment. Ich kann es gar nicht beschreiben. Irgendwie bin ich ein bisschen down und wollte morgen eigentlich mal nochmal zum Bornhorster See. Nee, Quatsch, zum Woldsee fahren, schwimmen. Weil es soll morgen, glaube ich, 24 Grad warm werden und ein bisschen in die Sonne knallen und wenn es das Wetter zulässt. Boah, Kinders, ich muss unbedingt zum Sport. Wirklich, ich muss unbedingt zum Sport. Ach. Und dann muss ich erstmal die Tage rauskriegen, wo Herr von Bödefeld hingezogen ist, weil sie wohnt nicht mehr da, wo sie mal gewohnt hat. Ich habe die Vermutung, sie musste aus der Wohnung raus, weil die Wohnung zu groß war, weil wieder jemand ausgezogen ist und da muss ich dann zum Einwohnermeldeamt und zum Einwohnermeldeamt, weil die müssen einem Jahr Auskunft geben, wo wer wohnt, wenn man danach fragt, lieb und nett und entweder zahlt man was dafür oder halt nicht. Also ich hatte auch schon mal den Fall gehabt, dass ich nichts zahlen musste. Und ich suche gerade meine Lampe hier. Meine Lampe. Mein Lämpchen. Immer dieser Cross hier. Und das muss ich mal nachgucken. Nachfragen. Moment, ich muss mal wieder was gucken hier. Ach, Leute, ja, das Scheiße hier. Wo habe ich denn den anderen Brief hingelegt hier? Oder liegt er hier auf der Bank? Ne, da liegt auch nichts. Moment. Im Fernsehen war heute auch nur Schrott. Bisschen Fußball geguckt. Dann war irgendwie so eine Serie oder Show alles nur Otto. Also so ein Schwachsinn. Also ich habe da 3 Minuten reingeguckt. Was das sollte, keine Ahnung. Also das war irgendwie, er saß da auf dem Stuhl und hat irgendwelche Anmoderationen gemacht. Dann war eingespieltes Lachen und oder was unterlegt war und keine Ahnung. Ah ja, ich wollte ja meine Podcast immer nur 5 Minuten lassen, deshalb habe ich noch 1 Minute Zeit. Und wie gesagt, Oldenburg ist vom Sturm verschont geblieben und aber was man so im Fernsehen gesehen hatte, war ja wirklich eine Katastrophe. Das war ja wirklich schlimm und ich wohne ja direkt unterm Dach hier, ne? Also wenn es hier mal kracht, also ab und zu habe ich auch das Gefühl, hier fliegen mir die Dachpfannen um die Ohren und müssen wir mal abwarten. So, ich gehe noch einmal. Und jetzt versuche ich ein bisschen was zu schlafen. Ich werde sowieso so immer 1000 Mal wach und kann man nichts machen. So, eben die Lampe ausmachen. Und dann versuche ich was zu schlafen. Jo, das war's heute. Ich glaube, ich habe heute 2-mal einen Podcast gemacht. Und wenn es über die 5 Minuten geht, ist ja auch nicht schlimm. So, bleibt mir gewogen. Schönes Wochenende, schönen Samstag. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.